Das Grünbuch der EU-Kommission spricht eine deutliche Sprache. 90% der Fischbestände in der Europäischen Union sind überfischt. Ein Drittel der Bestände ist so stark dezimiert, dass es sich möglicherweise nicht mehr erholen kann. Der Grund: Es gibt zu viele Fangflotten, die aufgrund des wirtschaftlichen Drucks immer mehr kleine Fische aus den Netzen holen. Die EU-Fischereipolitik muss dringend reformiert werden, sagt Saskia Richards von Greenpeace, die auch auf die Auswirkungen für die Entwicklungsländer hinweist. Wir schicken mittlerweile unsere Fangflotten nicht nur nach Afrika, sondern bis in den Pazifik, um Fisch für Europa zu fangen. Und das kann natürlich so nicht gehen. In der Welt sind viele vom Fischfang abhängig. Und besonders in den Entwicklungsstaaten gilt das als der Fischfang als wichtige Nahrungsquelle. Und wir können uns nicht das Recht rausnehmen, zu viel einfach für unseren Luxus zu gebrauchen. Greenpeace fordert deshalb, die Fangflotten in der EU schnell und drastisch zu reduzieren. Die Überkapazitäten dürften nicht länger durch Subventionen künstlich aufrechterhalten werden. Das Grünbuch der EU-Kommission spricht davon, dass in mehreren Mitgliedstaaten mehr Subventionen in die Fischereiwirtschaft fließen, als der gefangene Fisch wert ist. Die Europäer zahlen also ihren Fisch doppelt, einmal im Laden und dann noch einmal über ihre Steuern. Saskia Richards von Greenpeace. Ganz klar müssen wir den Schutz der Meere voranstellen, vor allen Dingen Schutzgebiete ausweisen. Dann müssen wir die EU-Fischereiflotten reduzieren. Es sind einfach zu viele Fischer, die zu wenig Fische jagen. Und zwar ungefähr um die Hälfte müssen wir die Größe der Flotte reduzieren. Von einer Halbierung der Fangflotte hält die Fischereiwirtschaft gar nichts. Die Branche weist auf ihre wirtschaftliche Bedeutung hin. Etwa 415.000 Menschen sind in der EU im Fischereisektor tätig. Von generellen Überkapazitäten könne keine Rede sein, sagt Peter Breckling, Generalsekretär des Deutschen Fischereiverbandes. Jede Fischart und jede Region müsse für sich betrachtet werden. Wenn wir ein Problem mit der Milchquote haben, weil zu viel Milch produziert wird, dann werden wir nicht Hühnerställe schließen. Genauso ist es in der Fischerei. Wir haben ganz unterschiedliche Fischereisparten, die nichts miteinander zu tun haben. Im Übrigen hält der Deutsche Fischereiverband die Einschätzungen von Umweltverbänden für übertrieben. Von einer generellen Überfischung der Meere könne keine Rede sein, sagt Peter Breckling und fordert auch hier eine differenzierte Betrachtung. Der Rückgang des Kabeljau in der Nordsee zum Beispiel hat dazu geführt, dass mehr Kaisergranat, das ist eine bestimmte Krebsart, die echten Scampis gefangen wird. Außerdem fangen wir deutlich mehr Nordseekrabben, die vorher vom Kabeljau gefressen worden sind. Ich halte dieses Stichwort leergefischt für völlig übertrieben und das lässt sich auch empirisch anhand von Messwerten überhaupt nicht zeigen. Mit ihrem Grünbuch hat die EU-Kommission die Diskussion über ihre künftige Fischereipolitik eröffnet. Bis Ende des Jahres können Parteien, Verbände und Betroffene ihre Meinung dazu äußern. 2013 soll dann die Reform in Kraft treten. Eigentlich zu spät, sagt Saskia Richards von Greenpeace. Wenn es so weitergeht, haben wir zumindest den Thunfisch dann mit Sicherheit aus unseren Meeren verloren. Wir müssten sofort anfangen. Und der Konsument kann auch sofort anfangen, indem er sich speziell kundig macht und nur nachhaltig gefangenen Fisch in kleineren Mengen nutzt.